Wien 2, Hollandstraße 9, Wohnung von Dr. Siegfried Lateiner. Meine zwei Großväter sind beide im Jahr 1885 geboren. Derjenige, dessen Namen ich trage, wurde als Sohn eines armen niederösterreichischen Nichtmehrbauern geboren und hat als Bäckergeselle den Ersten Weltkrieg, dann die schlechten Jahre der Zwischenkriegszeit und auch noch den Zweiten Weltkrieg überlebt. Er ist zeitlebens arm geblieben. Seinen 10 Kindern hat er nicht viel mehr als seinen Optimismus, seinen Humor mitgeben können. Sein Leben hat er mit 90 Jahren friedlich beendet. Aber ich hatte auch noch einen zweiten Großvater, dessen wir hier gedenken und dem es nicht vergönnt war, mit 90 im Bett zu sterben. Siegfried Lateiner wurde, ich sagte es schon, 1885 am 11. März in Brody geboren, einer Grenzstadt, wo die österreichisch-ungarische Monarchie und das russische Reich aneinander stießen. Damals existierte eine weit verzweigte Familie Lateiner, welche, glaublich, von spanischen Juden, Gomez möglicherweise, abstammte und seit Jahrhunderten in Galizien ansässig war. Den Namen Lateiner hatten sie bei der unter Kaiser Josef II. Allgemein verordneten Namensgebung wohl deshalb bekommen, weil das Studieren in der Familie Tradition hatte. Die Lateiners wurden fast ausschließlich Ärzte und Chirurgen. Und es gab sogar eine Art Familienfonds, um die Studenten am Studienort in Lemberg, Krakau, später vermehrt in Wien, zu unterstützen. Siegfried Lateiner gehörte bereits einer Generation an, die nicht mehr selbstverständlich das Medizinstudium wählte. Er studierte Rechtswissenschaften in Wien und Czernowitz, der östlichsten deutschsprachigen Universität im Kronland Bukowina. Unweit davon in Botoșani, welches schon in Rumänien gelegen ist, führte sein Vater eine Apotheke. Im Ersten Weltkrieg diente Dr. Siegfried Lateiner als Reserveoffizier beim 41. Infanterieregiment. Er erhielt eine silberne Tapferkeitsmedaille und beendete seine militärische Laufbahn als Oberleutnant. Nach dem Krieg ging er nach Berlin und war als Rechtsanwalt tätig. Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 wurde ihm dieser Beruf zunächst erschwert, dann gänzlich unmöglich gemacht. Er übersiedelte zunächst wieder nach Wien, er war ja noch immer österreichischer Staatsbürger, und kehrte dann nach dem Anschluss nach Berlin zurück. Leider habe ich, obwohl es auch hieß, er sei nach Jugoslawien zu den Partisanen geflüchtet und dort umgekommen, keinen Grund, das Schreiben der Berliner Kultusgemeinde anzuzweifeln, dass ein Dr. Siegfried Lateiner, geboren 1885 in Brody, im Jahr 1941 mit unbekanntem Datum und Ziel aus Berlin deportiert worden sei. Meine liebe verstorbene Mutter, seine Tochter, die allerdings nicht seinen Namen trug, hat durch glückliche Umstände Naziregime und Krieg überlebt. Der Name Lateiner ist in Mitteleuropa ausgelöscht. Wenn man in Telefonbüchern oder im Internet recherchiert, wird man ihn nicht mehr finden. Wolfgang Punz